Dinge, die ich dazu noch so zu sagen hätte. Also das mit den Überschwemmungen wissen Sie auch nicht. Nein. Das war ein Theater. Ach du liebes. Wir waren relativ früh hier und konnten bei der Stadt auch noch niemand erreichen, der uns hätte helfen können. Mhm. Ne? Deswegen waren wir darauf angewiesen, irgendetwas zu unternehmen, ohne dass man wusste, was ist denn nun eigentlich? Das wurde alles erst viel später geklärt. Ja. Ja, wenn ich mal überlege, das ist jetzt auch schon über 30 Jahre her. Mindestens. Natürlich. Sind jetzt fast 30 Jahre in Pension. Ja. Ja, also die ganz genauen Datierungen, die müsste man bei der Stadt ermitteln. Die habe ich natürlich nicht mehr im Kopf. Ja. Und diesen Raum hier, wie sagten Sie, haben Sie den genutzt? Sie selber? Also nur, wenn wir mehr als einen Besucher oder Benutzer hatten, der auch angesprochen werden wollte, wie zum Beispiel Schüler, die konnten hier auch sogar arbeiten, die konnten schreiben auf dem Tisch und sonst eigentlich wenig. Genau genommen gehörte der auch nicht zum Archiv, aber ich durfte ihn benutzen. Und wozu wird dieser Raum jetzt so genutzt? Das war ein Sitzungszimmer. Genau, ist auch heute noch Sitzungsraum der Bezirksvertretung Hampelko, die in der Regel im Abstand von 6 Wochen eine Sitzungsfolge dann hat. Mhm. Da werden dann Sachen beraten, beschlossen, wie sich ein Stadtbezirk so verändern kann, Baumaßnahmen. Mhm. Und an diesen Sitzungen haben Sie auch mal teilgenommen? Frau von Scheben, als Archivarin? Nein, oder eher nicht? Nein, nee. Da hatte ich gar nichts mit zu tun. Hm. Unten war eine ganze Zeit lang noch hier das hiesige, wie hieß das damals, was später nach Wischerhöfen an den Marktplatz kam? Die Bezirksverwaltungsstelle. Bezirksverwaltungsstelle, die war unten. Und da gingen wir dann manchmal runter und kannten natürlich die Leute und machten auch mit den Jux. Wir haben uns hier recht wohl gefühlt in diesem Raum und vor allen Dingen in diesem Haus. Und so geschichtlich, was haben Sie hier in Pelkum, die direkte Gegend, die ist ja sehr geschichtsträchtig. Haben Sie darüber einiges so noch auch herausfinden können? So, was man hier so vielleicht... Nee, das Pelkumer Archiv existierte ja. Hm. Dem haben wir keine Zeit gewidmet, sondern wir haben uns auf die Dinge geschmissen, ja, die wichtig waren und die wir rausfinden wollten und die eben untergegangen waren. Hm. Und das war zum Beispiel? Ja, die ganze Hammer Stadtgeschichte von A bis Z. Ich sagte ja, da war ein Aschenhäufchen noch da. Und wenn ein Stadtarchiv nicht mehr existiert, das einzige in Westfalen, was überhaupt zu dieser Vollkommenheit zerstört war, dann ist alles wichtig, was Sie über die Stadt Hamm erfahren können, aber nicht über Pelkum, was er ein Archiv behalten hatte. Mhm.